sich mir Kant offenbart. Synapsen-Asynchron, kognitives Asynchron, mentale Effizienz, prävalente Dekadenz. Prävalente Dekadenz. Sammelbänder stapeln sich, gelbes Reklam auf dem Tisch. Ist Lernen ein Konstrukt? Ich weiß es nicht. Wie in Rom das Aquädukt. Soziales Umfeld, das kennt mich nicht mehr. Und ich lern weiter, doch der Kaffee ist leer. Synapsen-Asymptom, kognitives Asynchron, mentale Effizienz. Prävalente Dekadenz. Prävalente Dekadenz. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Wenige wissen,